HR2 Kultur. Feature. Herzlich willkommen, sagt dazu Dorothee Meyer-Karweg. Wir setzen jetzt unsere Sommerreihe über Alexander von Humboldts unbekannten Kosmos mit der Folge 7 von 8 fort. Sie finden sie auch in der ARD Audiothek. Alexander von Humboldts unbekannter Kosmos. Kapitel 7. Mit Pflanzen und Tieren die Welt verstehen. Humboldt als Botaniker und Zoologe. Feature von Hans Sarkovic. Man zeigte uns eine Hütte oder vielmehr eine Art Überdach, worin unser Wirt von Calabozzo Zeuge eines ganz außerordentlichen Vorfalls gewesen war. In Gesellschaft eines seiner Freunde und auf eine mit Leder überzogene Bank gelagert, hatte er hier die Nacht zugebracht, als er früh morgens durch heftige Stöße und einen furchtbaren Lärm geweckt wurde. Erdschollen wurden bis mitten in die Hütte geschleudert. Bald kam ein junges, 2 bis 3 Fuß langes Krokodil unter dem Bett hervor, warf sich auf einen an der Türschwelle liegenden Hund, verfehlte ihn im Ungestüm seines Sprunges und floh dann gegen das Ufer, um den Fluss zu erreichen. Ein Krokodil oder Alligator unterm Bett. Das war selbst in den tropischen Zonen Südamerikas etwas Außergewöhnliches. Dem Naturforscher Alexander von Humboldt wurde diese Geschichte erzählt, als er sich zwischen 1799 und 1804 in den amerikanischen Kolonien des Königreichs Spanien aufhielt. Und sein Wirt, bei dem er und sein Begleiter, der Botaniker Aimé Bonpland, übernachteten, hatte auch eine Erklärung parat, woher das Tier so plötzlich gekommen war. Bei Ansicht der Stelle, wo die Schlafstätte errichtet war, konnte man sich die Ursache des seltsamen Vorfalls leicht erklären. Der Boden war in beträchtlicher Tiefe aufgewühlt. Er bestand aus trockenem Schlamm, welcher das Krokodil in dem Sommerschlaf begraben hatte, den manche Individuen dieser Art in der Jahreszeit, wo kein Regen fällt, erleiden. Der Lärm von Menschen und Pferden, vielleicht auch der Geruch des Hundes, hatte das Tier aus seinem Schlummer erweckt. Die Indianer versicherten, in San Fernando vergehe selten ein Jahr, in dem nicht 2 oder 3 erwachsene Personen diesen fleischfressenden Eidechsen zur Beute werden. Man erzählte uns die Geschichte eines Mädchens aus Urituku, das sich mit außerordentlicher Geistesgegenwart und Unerschrockenheit aus dem Rachen eines Krokodils rettete. Sobald es sich vom Tier gefasst fühlte, griff es nach den Augen der Bestie und drückte dieselben mit den Fingern so gewaltsam, dass das Krokodil, von Schmerz überwältigt, seine Beute, der es bereits den Vorderarm abgekneipt hatte, fahren ließ. Des großen Blutverlustes ungeachtet, gelangte die Indianerin durch Schwimmen mit der ihr übrig gebliebenen Hand glücklich ans Ufer. Mit der Reise in die Äquinoxialgegenden des neuen Kontinents, wie Humboldt später seinen Forschungsbericht betitelte, war ein lang gehegter Traum von ihm in Erfüllung gegangen. Nach dem Tod seiner Mutter, die ihm und seinem Bruder Wilhelm ein reiches Erbe hinterlassen hatte, war auch die Verpflichtung für ihn verschwunden, weiterhin im preußischen Staatsdienst zu bleiben. Er gab seine leitende Position in der Bergbauverwaltung auf und bereitete sich intensiv auf das Neue vor, das ihn jenseits des Atlantiks erwartete. Trotzdem waren er und Bonpland überrascht, als sie am 16. Juli 1799 in Cumaná, im heutigen Venezuela, ankamen. Sie seien von der Üppigkeit der Tropenwelt überwältigt gewesen, sagt der Berner Klimatologe Stefan Brönnimann, der an der neuen Ausgabe von Humboldts sämtlichen Schriften mitgearbeitet hat. Die beiden waren wirklich von Sinnen, ein paar Tage lang. Also diese visuelle Üppigkeit spielt sicher eine Rolle, aber es ist nicht nur das Visuelle, auch das Akustische. Es gibt schöne Beschreibungen über den Lärm des Dschungels beispielsweise. Also die Sinnlichkeit spielt da sicher eine Rolle. Und dann natürlich Humboldt als empirischer Wissenschaftler hat Messgeräte dabei, sehr viele. Er misst, beobachtet, schreibt und kondensiert dann das alles. Humboldt, der in Europa immer wieder kränklich war und möglicherweise auch zu leichten Depressionen neigte, blühte in Amerika regelrecht auf. Während sein Begleiter Bonpland nicht selten pausieren musste, sprühte Humboldt vor Energie und Wissensdrang. Neben seinen anderen Forschungen, die ein gewaltiges Spektrum der damaligen naturwissenschaftlichen Möglichkeiten umfassten, waren es vor allem Flora und Fauna, deren er sich mit besonderer Hingabe widmete. Für kleine Geschichten wie die von den Krokodilen war er dankbar und reicherte damit seine Reiseberichte an. Aber er war zu sehr Forscher, um sich mit Erzählungen zufrieden zu geben. Andererseits musste er erst Wege finden, um mit den komplexen Strukturen, die ihm die Natur in Amerika bot, umgehen zu können, sagt Oliver Lubrich, der zusammen mit Thomas Nährlich die sämtlichen Schriften Humboldts 2019 herausgab. Die extreme Biodiversität der Tropen ist einerseits überfordernd, andererseits faszinierend. In jedem Fall aber macht sie deutlich, dass sie mit der herkömmlichen Naturgeschichte, die einzelne Arten jeweils für sich zu klassifizieren versucht, nicht mehr oder nicht nur angemessen zu erfassen ist, sondern es braucht ein neues Denken, das fächerübergreifend sozusagen Natur als avant la lettre ökologisches System begreift. Ein Beispiel, wie systematisch Humboldt als empirischer Forscher vorging, ist sein ausführlicher Bericht über die Sektion einer Rundschwanzseekuh, die bis heute in den Flusssystemen des Orinoco und des Amazonas lebt. Der Artikel über den Manati erschien 1838 im Archiv für Naturgeschichte. Man hat mit Recht den reisenden Naturforschern vorgeworfen, dass sie mehrere Arten größerer Säugetiere verwechselt hätten. Es ist noch nicht gar lange her, dass man den großohrigen Elefanten Afrikas von dem indischen Elefanten mit vertiefter Stirn nicht zu unterscheiden wusste. Und dass man alle Krokodile, welche die Flüsse der heißen Zone bevölkern, unter zwei Arten vereinigen zu müssen glaubte. Das Tier, dessen Beschreibung der Hauptzweck dieser Abhandlung ist, gehört zu den großen Säugetieren, welche man in allen Reisebeschreibungen erwähnt findet, ohne dass man dahin gekommen wäre, es durch scharfe Charaktere von analogen Arten zu unterscheiden, welche dieselben Klimata bewohnen. Der Manati wurde von Linné und anderen Naturforschern zu dem Walross gestellt. Er unterscheidet sich von ihm schon allein durch den Mangel der hinteren Gliedmaßen. Das Walross hat vier Gliedmaßen und einen ähnlichen Hals wie die Robben. Beide sind fähig, ihren Kopf zu drehen. Der Manati, dessen kahler Körper ganz die Gestalt eines zweihändigen Wals darbietet, hat nur vordere Gliedmaßen und zeigt kaum eine Spur des Halses. Während Robben und Walrosse sowie die meisten der beschriebenen Wale das Meer bewohnen, gibt es unter den Manati eine Art, die sich nur in den Flüssen findet, welche das Innere des neuen Kontinents durchschneiden. Diese ist gemein im Orinoco bis zu Atures, im Rio Meta, Apure und besonders im Caño del Manati. Wir zergliederten eines der größten Weibchen. Der Körper hat eine eiförmig längliche Gestalt, ist oberhalb konvex, auf der Unterseite verflacht. Der waagerechte, hautige Schwanz abgerundet. Die Farbe bläulich-grau. Der Körper ist nackt, doch ganz und besonders um den Mund, die Nasenlöcher und Flossen mit etwas steifen, dreiviertellangen gelblichen Borsten besetzt, waren Schweinsborsten. Das Äußere des Tieres ist gleichsam ein Gemisch von Dickhäuter und Fisch. Beim ersten Anblick begreift man es kaum, wie ein so ungeheures Tier von 800 Pfund Gewicht schwimmen kann. Aber der horizontale Schwanz und die Flossen begünstigen sein Schwimmen. Der Kopf gleicht etwas einem Schweinskopf. Das Fleisch ist vortrefflich und gleicht sehr dem Schinken. Die Guamos und die Otomacos sind am meisten danach lüstern. Und diese zwei Völker sind es auch, welche sich vorzüglich mit der Manati-Fischerei abgeben. Die Piraos verabscheuen es. Sie behaupten, dass man nach seinem Genuss sterbe und dass es Fieber hervorbringe, welche Erfahrung die Spanier nie gemacht haben. Das Fleisch wird eingesalzen und an der Sonne gedörrt, das ganze Jahr aufbewahrt. Und da die Geistlichkeit dieses Säugetier unter die Fische zählt, so ist es während der Fastenzeit sehr begehrt. Der Fang dieser Tiere ist zur Zeit, wo die großen Überschwemmungen zu Ende gehen, am leichtesten. Der Manati geht dann aus den großen Flüssen in die umliegenden Seen und Sümpfe. Und wenn die Wasser nun schnell fallen, so befindet er sich wie abgeschnitten in einem engeren Raum. Zur Zeit der Jesuitenherrschaft in den Missionen am unteren Orinoco versammelten sich die Jesuiten alljährlich in Cabruta, um mit den Indianern ihrer Missionen eine große Manati-Jagd anzustellen. Das Fett des Tieres ist unter dem Namen Manteca de Manati bekannt und wird zur Unterhaltung der Kirchenlampen benutzt. Man gebraucht es auch zur Zubereitung von Speisen. Es hat nicht den widrigen Geruch des Tranes der Wale. Die Haut der Seekühe wird in Riemen geschnitten und gleich den Streifen der Ochsenhäute zu vortrefflichen Stricken gebraucht, ist aber im Wasser der Fäulnis unterworfen. In den spanischen Kolonien werden Peitschen daraus verfertigt. Diese Peitschen sind ein grausames Strafwerkzeug der unglücklichen Sklaven und selbst auch der Indianer in den Missionen. Einen wissenschaftlichen Bericht mit dem Schlusssatz ins Politische oder philosophisch-existenzielle zu wenden, ist bei Humboldt nicht selten. Obwohl solche Sätze fast den Charakter des Spontanen haben, sind sie von ihm genau kalkuliert. Gerade dadurch, dass sie in dem Kontext, in dem sie stehen, nicht erwartet werden, verstärkt sich ihre Wirkung. Zeitlebens kämpfte Humboldt gegen das Übel der Sklaverei, ohne einen durchschlagenden Erfolg erzielen zu können. In den spanischen Kolonien hatte er hautnah miterleben können, wie brutal die Kolonialherren mit der indigenen Bevölkerung und den aus Afrika verschleppten Sklaven umgingen. Die katholischen Missionare machten dabei keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Sie spielten sich zu Landlords auf und beanspruchten für sich das Recht, über Leben und Gesundheit der ihnen Untergebenen zu entscheiden. In seinen Tagebüchern hat Humboldt das scharf verurteilt, aber in den Kolonien selbst erhob er die Stimme nicht. Er war auf die Missionare angewiesen, wenn er weiter in die noch unbekannten Zonen des südamerikanischen Regenwalds vordringen wollte. Auch eine außergewöhnliche Höhle mit sehr seltsamen Bewohnern hätte er ohne die Hilfe von Missionaren nicht betreten können. In verschiedenen Blättern erschien um 1818/19 ein zusammenfassender Bericht über seine Beobachtungen. In Südamerika gibt es einen Nachtvogel, Guachero genannt, der der einzige Bekannte ist, der von Früchten lebt und den die Einwohner für Öl benutzen. Er ist so groß wie ein Huhn, nähert sich dem europäischen Ziegenmelker und wohnt zu Tausenden in der tiefen Höhle Caripe, in den Missionen der indischen Chaimas zwischen dem Orinoco und den Küsten von Cumaná. Diese Höhle ist 80 Fuß hoch und die Vegetation hört erst 40 Schritte vom Eingang an auf. Und 430 Schritte darin fehlt das Licht gänzlich. Geht man so weit hinein, so hört man das Getöse der in ihrer Lieblingswohnung aufgestörten Nachtvögel, deren kreischende, durchdringende, an den Wänden widerhallende Stimmen betäubend sind. Ihre Nester sind in 50 bis 60 Fuß Höhe und werden von den Einwohnern jährlich um Johanni mit Stangen ausgestoßen und aus den herabfallenden Jungen ein essbares Öl oder Fett ausgebraten, das sie in Menge am Bauchfell haben. Diejenigen Vögel, welche in den kleinen benachbarten Grotten nisten, sind dort unerreichbar und pflanzen ihre Art fort. Humboldt und Bonpland kletterten am 18. Dezember 1799 in die über 10 Kilometer lange Höhle, um den Guacharo zu finden. Dabei kam Humboldt seine Erfahrung in den Bergwerken Preußens zugute. Es gelang Bonpland, im Fackelschein zwei Exemplare zu schießen, die Humboldt dann zeichnete. Bis dahin war der Vogel unbekannt gewesen. Der Schriftsteller Erich Fried hat beiden, Forscher und Vogel, ein Gedicht gewidmet, in dem europäische Eroberer im Geist der Aufklärung eine ursprüngliche Ordnung zerstören. Das Gedicht trägt den Titel Der Guacharo. Das Wort heißt, er trauert und schreit. Die Indios in Venezuela hatten Angst vor dem Höhlenvogel. Da rufen unsere Toten. Aus diesen Höhlen kommen wir nie mehr heraus. Wenn wir den Rufen nachgeben, müssen wir sterben. Die Missionare nannten die Schreie der Geister heidnischen Aberglauben und brachten Licht in die Höhlen. Da fanden sie den Guacharo, Er lebt im Dunkeln und vermeidet die Höhlenwände durch den Widerhall seines Schreis. Seine Jungen sind dick und rund. Die furchtlos gewordenen Indios füllen Säcke mit ihnen und sieden das Fett aus den Leibern zum Kochen und als Öl für Höhlenlampen, um mehr Guacharo-Junge zum Kochen zu finden. Alexander von Humboldt nannte den Höhlenbewohner Ölvogel. Weil seine Jungen Öllampen speisen, dank dem Lichte der Aufklärung, welches die Priester brachten in die Finsternis des Guacharo. Er stirbt jetzt aus. Der Guacharo ist nicht ausgestorben, ebenso wenig wie der Zitteraal, auf den Humboldt im März 1800 eine Jagd veranstalten ließ, die auf uns heute befremdlich wirkt, aber offenbar damals bei den Indigenen üblich war. Dass ihn gerade dieses Tier besonders faszinierte, ist wenig überraschend, denn Humboldt hatte schon früh mit galvanischen Experimenten begonnen, um herauszufinden, ob es eine spezielle tierische Elektrizität gibt. Auch vor Versuchen am eigenen Körper war er nicht zurückgeschreckt. Die Zitterale besitzen elektrische Organe, die für kurze Augenblicke Spannungen von über 800 Volt erzeugen können. Für Tiere und Menschen sind die Stromschläge gefährlich. Aus dem Bericht von Humboldt geht hervor, wie dramatisch die Jagd ablief. Es ist ein Tierversuch ohne Zweifel, der aus heutigen tierethischen Gesichtspunkten problematisch ist, weil Pferde dabei zu Schaden kommen und auch die Aale zu Schaden kommen. Im Ergebnis können dann einige Aale tatsächlich gefangen werden und Humboldt kann sie beobachten und sezieren. Nirgends findet man den elektrischen oder Zitteraal in größerer Menge als in den kleinen Flüssen und in den vielen stehenden Gewässern oder Sümpfen des Teils von Guyana, welcher zwischen dem Orinoco und der Küstenkordillere von Venezuela liegt. Fast auf jeder Quadratmeile finden sich hier drei oder vier Sümpfe. Die geringe Tiefe macht es den Indianern möglich, die elektrischen Aale in ihnen zu fangen. Um unsere Versuche mit aller Genauigkeit anstellen zu können, wünschten wir, dass man uns elektrische Aale in das Haus brächte, welches wir in Calabozo bewohnten. Wir hatten 10 Francs für jeden elektrischen Aal geboten, den man uns lebendig bringen würde. Aber es fand sich niemand, der sie verdienen wollte. Tote Zitteraale hätten wir in Menge haben können. Aber eine fast kindische Furcht verhinderte die Eingeborenen, sie lebendig fortzutragen. Wir haben uns zwar in der Folge überzeugt, dass es sehr unangenehm ist, es mit diesen Fischen zu tun zu haben, wenn sie noch bei ihrer ganzen Kraft sind. Bei dem gemeinen Volke ist aber diese Furcht umso sonderbarer, da es die Meinung hat, man könne die Zitteraale ungestraft berühren, wenn man Tabak rauche. Die Liebe zum Wunderbaren ist unter den Eingeborenen dieser Gegenden so groß, dass sie häufig Sachen erzählen und behaupten, an die selbst zu glauben, sie weit entfernt sind. Auch sie meinen also, der Natur noch mehr Wunder leihen zu müssen, als wenn die Natur nicht schon an sich selbst der Geheimnisse und des Wunderbaren genug hätte. 3 Tage lang hatten wir in der Stadt Calabozo zugebracht und nur einen einzigen elektrischen Aal erhalten, der ziemlich schwach war. Wir fassten nun den Entschluss, uns selbst an Ort und Stelle zu begeben und die Versuche am Ufer der Sümpfe anzustellen, in welchen die Zitterale wohnen. Wir gerieten nicht wenig in Verwunderung, als wir hörten, man wolle in die benachbarten Savannen gehen und dort einige 30 halbwilde Pferde zusammentreiben, um sich ihrer bei diesem Fischfange zu bedienen. Man nennt diese Art, die Zitterale zu fangen, embarbascar con caballos, das heißt trunken machen durch die Hilfe von Pferden. Und das führt auf gar bizarre Vorstellungen. Das Schauspiel des Kampfs der Zitteraale gegen die Pferde lässt sich mit Worten nur sehr unvollkommen schildern. Die Indianer, jeder mit einem sehr langen Rohr und mit einer kleinen Harpune bewaffnet, stellten sich um den Sumpf und einige kletterten auf die Äste der Bäume, die über dem Wasser lagen. Durch ihr Geschrei und durch ihre langen Stangen trieben sie die Pferde, wo sie sich dem Ufer näherten, zurück. Die durch den Lärm der Pferde erschreckten Zitterale verteidigten sich mit wiederholten Entladungsschlägen ihrer elektrischen Organe. Und eine Zeit lang schien es, als würden sie den Sieg über die Pferde und Maulesel davontragen. Mehrere von diesen, durch die Menge und Stärke der elektrischen Schläge betäubt, verschwanden unter dem Wasser. Einige derselben, die sich wieder aufrichteten, erreichten ungeachtet der Wachsamkeit der Indianer das Ufer und streckten sich hier durch ihre Anstrengung erschöpft und durch die starken elektrischen Schläge an allen Gliedern gelähmt, der Länge nach auf die Erde. Nach diesem Anfang fürchtete ich, die Jagd möchte ein sehr tragisches Ende nehmen und die Pferde würden eins nach dem anderen ertrinken. Die Indianer versicherten indes, die Jagd werde bald beendet sein und nur der erste Sturm der Zitterale sei furchtbar. In der Tat kommen die Aale nach einiger Zeit in den Zustand entladener Batterien. Die Indianer versicherten uns, die Fische müssen Ruhe und hinlängliche Nahrung haben, um eine große Menge Elektrizität zu erzeugen oder anzuhäufen. Die elektrischen Organe der Zitterahne sind folglich der Herrschaft des Nervensystems unterworfen und keineswegs elektromotorische Apparate, welche aus den benachbarten Wasserschichten die ihnen entzogene Elektrizität wieder anziehen. Die Zitterale, welche nach dem Ufer fliehen, werden sehr leicht gefangen, mit kleinen, an einem Strick befestigten Harpunen, die man ihnen in den Leib wirft. Ist der Strick sehr trocken und ziemlich lang, so kann man sie damit an das Ufer ziehen, ohne Schläge zu erhalten. In wenigen Minuten waren 5 große Zitterale auf dem Trockenen. Wenn man gesehen hat, dass die Zitterale ein Pferd besinnungslos zu Boden werfen, so darf man sich wohl fürchten, sie in den ersten Augenblicken, nachdem sie an das Land gezogen worden sind, zu berühren. Diese Furcht ist bei den Eingeborenen so groß, dass sich keiner dazu verstehen wollte, die Aale von dem Strick der Harpune loszumachen. Wir mussten uns dazu verstehen, selbst die ersten Schläge auszuhalten. Und diese waren fürwahr nicht sanft. Wir begriffen nun, dass es nicht zu den Übertreibungen gehörte, wenn die Indianer erzählten, dass jemand, der schwimmt, unfehlbar ertrinkt, wenn ihm ein Zitteraal an die Beine oder an die Arme einen Schlag versetzt. Eine so heftige Erschütterung kann dem Menschen sehr leicht den Gebrauch seiner Glieder auf mehrere Minuten entziehen. Ja, es könnte selbst der augenblickliche Tod erfolgen, wenn der Fisch, in dem er längs des Bauchs und der Brust hinschlüpft, eine kraftvolle Entladung gäbe, weil dann die edleren Teile, das Herz, das gastrische System, das Bauchhöhlenganglion und alle Nerven, die davon abhängen, zugleich ihrer Reizbarkeit beraubt werden würden. Der Bericht wurde erstmals 1807 in den Annalen der Physik veröffentlicht und häufig nachgedruckt. Nachdem über 200 Jahre lang Zweifel an dem Wahrheitsgehalt geäußert worden waren, stellte der amerikanische Forscher Kenneth C. Catania die Jagd unter Laborbedingungen nach. Die Pferde wurden durch ein künstliches Krokodil ersetzt, das mit einem Messgerät verbunden war. Catania konnte Humboldts Angaben 2016 voll und ganz bestätigen. Mit dem bisher Gesagten könnte der Eindruck entstehen, dass Humboldt nach dem Ende der Amerikareise seine umfangreichen wissenschaftlichen Publikationen und die Summe seiner Welterfahrung den Kosmos ohne große Hilfe zu Wege gebracht hätte, höchstens gelegentlich assistiert von einer Handvoll Freunden. Das war aber nicht so, wie die Humboldt-Biografin Andrea Wulff schreibt. Humboldt war sich seiner Grenzen sehr bewusst und rekrutierte eine ganze Heerschar von Helfern, Naturwissenschaftler, Altertumsforscher und Historiker. Alles Fachleute auf ihren Gebieten. Britische Botaniker, die weit in der Welt herumgekommen waren, schickten ihm bereitwillig lange Listen mit Pflanzen aus Ländern, die sie besucht hatten. Astronomen stellten ihm ihre Daten zur Verfügung. Geologen überließen ihm Karten und Altertumsforscher untersuchten alte Texte für ihn. Auch seine früheren Kontakte in Frankreich erwiesen sich als nützlich. So erhielt Humboldt etwa von einem französischen Entdeckungsreisenden ein Manuskript über polynesische Pflanzen. Und enge Freunde aus Paris, wie François Arago, standen Humboldt regelmäßig zur Verfügung. Manchmal stellte Humboldt spezielle Fragen oder er wollte wissen, welche Seiten er in welchem Buch zu Rate ziehen müsse. Bei anderen Gelegenheiten schickte er lange Fragebögen. Wenn Kapitel fertig waren, versandte er die Druckfahnen mit Lücken und bat seine Korrespondenten, sie mit den entsprechenden Zahlen oder Daten auszufüllen. Oder er forderte sie auf, seine Entwürfe zu korrigieren. Und Oliver Lubrich ergänzt? Man könnte davon sprechen, dass er diese Beiträge, die aus seiner Korrespondenz entstehen, in seine Werke hinein montiert, sodass seine eigenen Werke den Charakter einer Montage oder einer Collage annehmen. Sie werden vielstimmig. Und diese Praxis der Zusammenarbeit und dieses Verfahren, permanent die Erkenntnisse anderer in seiner Forschung zu berücksichtigen, hat sicherlich auch einen forschungsethischen Gesichtspunkt. Humboldt ging es darum, sich nicht das auch intellektuelle Eigentum anderer anzueignen. Permanent weist er aus, von wem er etwas übernimmt. Er betrachtet seine eigenen Beiträge stets auch als nur vorläufige. Er ist sich bewusst, dass er Vorläufer hat, auf denen er aufbaut und dass er Nachfolger haben wird, die über seine eigenen Erkenntnisse hinausgehen werden. Dass er die Wissenschaftler nannte, auf deren Schultern er stand, war für Humboldt selbstverständlich. So bezog er sich auch in seiner Beschreibung des Drachenbaums auf den britischen Reisenden George Thomas Staunton und den französischen Botaniker André-Pierre Ledru. Der Franzose Jean de Botancourt hatte zu Beginn des 15. Jahrhunderts die Kanarischen Inseln für die kastilische Krone gesichert. Der Drachenbaum faszinierte Humboldt, seit er ihn als Kind im Botanischen Garten in Berlin gesehen hatte. Auf Teneriffa konnte er ihn erstmals in seinem natürlichen Lebensraum wahrnehmen und vermessen, wobei ein Pariser Fuß etwa 33 Zentimetern entspricht. Das heißt, der Baum hatte dort, wo Humboldt seine Messung durchführte, einen Umfang von etwa 15 Metern. Dass Drachenbäume mehrere hundert Jahre alt werden, ist keine Seltenheit. Der Drachenbaum wird auf den Kanarischen Inseln, auf Madeira und Porto Santo seit den ältesten Zeiten kultiviert. Und ein Leopold von Buch hat ihn auf Teneriffa selbst wild gefunden. Sein ursprüngliches Vaterland ist daher nicht Ostindien, wie man lange geglaubt hat. Das Monumentale jener kolossalen Lebensgestalten, der Eindruck der Ehrwürdigkeit, den sie bei allen Völkern erzeugen, haben Veranlassung dazu gegeben, dass man in neueren Zeiten mehr Sorgfalt auf die numerische Bestimmung des Alters und der Stammgröße verwandt hat. Die Resultate dieser Untersuchungen haben es geistreichen Botanikern nicht unwahrscheinlich gemacht, dass das Alter mehrerer noch lebender Individuen bis zu den frühesten historischen Zeiten, wenn auch nicht des Nillandes, doch von Griechenland und Italien hinaufreicht. Mit den Drachenbäumen, die trotz der riesenhaften Entwicklung ihrer geschlossenen Gefäßbündel nach ihren Blütenteilen in eine und dieselbe natürliche Familie mit dem Spargel und den Gartenzwiebeln gesetzt werden müssen, gehört der Affenbrotbaum gewiss zu den größten und ältesten Bewohnern unseres Planeten. Schon auf den ersten Entdeckungsreisen der Katalanen und Portugiesen hatten die Seefahrer die Gewohnheit, in diese beiden Baumarten ihre Namen einzuschneiden. Nicht immer bloß zu rühmlicher Erinnerung, sondern auch als Zeichen des Besitzes, des Rechts, das sich eine Nation durch frühere Auffindung zuschreibt. Daniel Kehlmann hat in seinem Roman »Die Vermessung der Welt« den Drachenbaum in den Mittelpunkt einer Szene gestellt, in der Humboldt die Erschütterung, die er nach seiner Landung in Südamerika erleben sollte, vorwegnimmt. Halb verdurstet kamen sie am späten Nachmittag in die Gärten von Orotava. Benommen sah Humboldt die ersten Gewächse der neuen Welt. Der Anblick einer haarigen Spinne, die sich auf einem Palmenstamm sonnte, erfüllte ihn mit Schrecken und Glück. Dann erst bemerkte er den Drachenbaum. Er drehte sich um, doch Bonpland war verschwunden. Der Baum war riesenhaft und wohl Jahrtausende alt. Er war hier gewesen noch vor den Spaniern und vor den alten Völkern. Er war da gewesen vor Christus und Buddha, Platon und Tamerlan. Humboldt horchte an seiner Uhr. Wie sie, tickend, die Zeit in sich trug, so wehrte dieser Baum die Zeit ab, eine Klippe, an der ihr Fluss sich brach. Humboldt berührte den schrundigen Stamm. Weit droben liefen die Äste auseinander. Das Zwitschern hunderter Vögel durchdrang die Luft. Zärtlich strich er über die Rinde. Alles starb. Alle Menschen, alle Tiere, immerzu. Nur einer nicht. Er legte seine Wange ans Holz. Dann wich er zurück und sah erschrocken um sich, ob ihn jemand gesehen hatte. Schnell wischte er die Tränen weg und machte sich auf die Suche nach Bonpland. Der Aufenthalt von Humboldt und Bonpland auf Teneriffa war nur kurz. Dagegen blieben sie in Amerika fast 5 Jahre lang. Es ist schwierig, den Ertrag dieser Reise zu gewichten. Humboldt schien keine Prioritäten gesetzt zu haben. Aber durch Aimé Bonpland nahm die Botanik einen zentralen Platz ein, wie der Mitherausgeber von Humboldts sämtlichen Schriften, Thomas Nährlich, allein mit einer Zahl belegen kann. 3600 neue Pflanzenarten haben sie auf dieser Reise beschrieben. Also einfach die Kenntnis der Natur vervollständigt, auch das linnäische System vervollständigt. Sie haben ja zu diesem System, zu dieser Ordnung durchaus auch beigetragen, durch diesen neuen Schatz, den sie da zugänglich gemacht haben. Aber sie haben das System eben auch in Bewegung gebracht, dynamisiert, die Starrheit dieser Ordnung aufgebrochen. Unter anderem auch die Beschreibung der riesigen Artenvielfalt. Sie waren ja in einem Gebiet unterwegs, was man heutzutage Mega-Diversity-Gebiet nennt, wo besonders hohe Artenvielfalt vorkommt. Bei Humboldt kulminierte die intensive Beschäftigung mit Pflanzen in Amerika in seinen grundlegenden Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, die er 1807 veröffentlichte. Seine Betrachtungsweise unterschied sich grundlegend von der taxonomischen des Schweden Linné, der jede Pflanze isoliert bestimmt und mit Namen versehen hatte. Der Berner Paläogeoökologe Heinz Veit nennt Humboldts Sicht eine floristisch-ökologische. Das heißt, ihm war es nicht so wichtig, nun in einer Landschaft jedes Pflänzchen zu kennen und jedes Tier zu kennen. Ihm war es viel wichtiger, Charakteristika von Pflanzengesellschaften zu erkennen, dass er sagen konnte, das ist eine Pflanzengesellschaft der alpinen Höhenstufe. Die hat die und die Charakterarten, Zeigerarten. Das heißt, er hat im Prinzip die Botanik umgewandelt oder ergänzt, verfeinert im Sinne einer Pflanzengeographie. Und das ist eben nicht das Gleiche. Die einen interessieren sich für die Taxonomie, für die einzelnen Pflanzen und sammeln und sammeln und sammeln. Das hat ja Humboldt zwar auch gemacht, aber auch immer kritisiert, weil er sagte, also die Leute, die Gesteine, Pflanzen und so weiter einfach taxonomisch sammeln, die werden die Welt nie erklären können. Und ihm war halt dran gelegen, die Welt zu erklären. Und dafür musste er wissen, wie das Zusammenwirken der Pflanzen an ihrem Standort ist. Bereits am 30. Januar 1806 und damit ein Jahr bevor seine Pflanzengeographie erschien, hatte Humboldt in der Preußischen Akademie der Wissenschaften einen Vortrag über die Physiognomik der Gewächse gehalten. Der Text erschien noch im selben Jahr bei Cotta. 1849 nahm ihn Humboldt in die dritte Auflage seiner Ansichten der Natur auf. In der Einleitung des Vortrags, der eine der frühesten Publikationen nach seiner Amerikareise ist, schlug Humboldt den großen Bogen von der unbelebten über die belebte Natur bis hin zum Menschen. Für Heinz Veit ist das ökologisches Denken. Diesen Begriff gab es zwar noch nicht. Aber Humboldt hat eigentlich die Merkmale der Ökologie und Landschaftsökologie auf modernste Art und Weise vorweggegriffen. Und es ist vor allen Dingen, wenn man das mit einem Schlagwort sagen soll, diese ganzheitliche Betrachtung. Wir nennen das holistische Betrachtungsweise. Alles wirkt mit allem. Landschaft als Totalcharakter einer Erdgegend. Also wirklich zu versuchen, wie hängt alles zusammen? Wie hängen die Pflanzen mit den Bodeneigenschaften, mit dem Klima, mit dem Wasserhaushalt, mit dem wirtschaftenden Menschen? Auch das war bei Humboldt sehr modern. Er hat nicht nur einfach Naturphänomene untersucht, sondern er hat den Menschen immer, die Auswirkungen auf den Menschen, die Bewertung durch den Menschen, hat er immer ganz klar gleichbedeutend eigentlich mit in den Vordergrund gestellt. Wenn der Mensch mit regsamem Sinn die Natur durchforscht oder in seiner Fantasie die weiten Räume der organischen Schöpfung misst, so wirkt unter den vielfachen Eindrücken, die er empfängt, keiner so tief und mächtig als der, welchen die allverbreitete Fülle des Lebens erzeugt. Überall, selbst am beeisten Pol, ertönt die Luft von dem Gesang der Vögel wie von dem Sumsen schwirrender Insekten. Nicht die unteren Schichten allein, in welchen die verdichteten Dünste schweben, auch die oberen, ätherisch reinen, sind belebt. Denn so oft man den Rücken der peruanischen Kordilleren oder südlich vom Lemansee den Gipfel des Weißen Berges bestieg, hat man selbst in diesen Einöden noch Tiere entdeckt. Am Chimborazo, sechsmal höher als der Brocken, sahen wir Schmetterlinge und andere geflügelte Insekten. Wenn auch von senkrechten Luftströmen getrieben, sie sich dahin als Fremdlinge verirrten, wohin unruhige Forscherbegier des Menschen sorgsame Schritte leitet, so beweist ihr Dasein doch, dass die biegsamere animalische Schöpfung ausdauert, wo die vegetabilische längst ihre Grenze erreicht hat. Höher als der Kegelberg von Teneriffa auf den Ätna getürmt, höher als alle Gipfel der Andenkette, schwebte oft über uns der Kondor, der Riese unter den Geiern. Raubsucht und Nachstellung der zartwolligen Vikunjas, welche gemsenartig und herdenweise in den beschneiten Grasebenen schwärmen, locken den mächtigen Vogel in diese Region. Zeigt nun schon das unbewaffnete Auge den ganzen Luftkreis belebt, so enthüllt noch größere Wunder das bewaffnete Auge. Rädertiere und eine Schar mikroskopischer Geschöpfe heben die Winde aus den trocknenden Gewässern empor. Unbeweglich und in Scheintod versenkt, schweben sie vielleicht jahrelang in den Lüften, bis der Tau sie zur Erde zurückführt, die Hülle löst, die ihren durchsichtigen Körper einschließt und, wahrscheinlich durch den Lebensstoff, den alles Wasser enthält, den Organen neue Erregbarkeit einhaucht. Neben den entwickelten Geschöpfen trägt der Luftkreis auch zahllose Keime künftiger Bildungen, Insekteneier und Eier der Pflanzen, die durch Haar- und Federkronen zur langen Herbstreise geschickt sind. Selbst den belebenden Staub, den bei getrennten Geschlechtern die männlichen Blüten ausstreuen, tragen Winde und geflügelte Insekten über Meer und Land den einsamen weiblichen zu. Wohin der Blick des Naturforschers dringt, ist Leben oder Keim zum Leben verbreitet. Dient aber auch das bewegliche Luftmeer, in das wir getaucht sind, und über dessen Oberfläche wir uns nicht zu erheben vermögen, vielen organischen Geschöpfen zur notwendigsten Nahrung, so bedürfen dieselben dabei doch noch einer gröberen Speise, welche nur der Boden dieses gasförmigen Ozeans darbietet. Dieser Boden ist zweifacher Art. Den kleineren Teil bildet die trockene Erde, unmittelbar von Luft umflossen. Den größeren Teil bildet das Wasser. Vielleicht einst vor Jahrtausenden durch elektrisches Feuer aus luftförmigen Stoffen zusammengeronnen und jetzt unaufhörlich in der Werkstatt der Wolken wie in den pulsierenden Gefäßen der Tiere und Pflanzen zersetzt. Auf seiner amerikanischen Reise war er auf vieles gestoßen, was aus europäischer Sicht eher kurios anmutete, wie der sogenannte Kuhbaum, von dem er unter anderem 1819 in dem Journal für Chemie und Physik berichtete. Die Bezeichnung Neger verwendete Humboldt nicht abwertend gemeint für die aus Schwarzafrika stammenden Sklaven, die damals überall in den spanischen Kolonien als fast rechtelose Arbeiter eingesetzt wurden. Seit einigen Wochen hatten wir in den Tälern von Aragua von einem Baume reden hören, dessen Saft eine nahrhafte Milch ist. Man nennt ihn den Palo de Vaca oder Kuhbaum. Man versicherte uns, dass die Neger diese vegetabilische Milch in Menge trinken und sie für ein sehr gesundes Nahrungsmittel halten. Da nun alle Milchsäfte der Pflanzen scharf, bitter und mehr oder weniger giftig sind, so kam uns diese Angabe ganz außerordentlich vor. Die Erfahrung hat uns während unseres Aufenthalts zu Barbula, einer Provinz von Caracas, gezeigt, dass man die guten Eigenschaften des Palo de Vaca nicht übertrieben habe. Dieser schöne Baum hat das Ansehen des Sternapfelbaums. Die zugespitzten, lederartigen und abwechselnd gestellten Blätter sind mit parallelen, nach unten hervortretenden Adern bezeichnet und bis 10 Zoll lang. Die Blüte haben wir nicht gesehen. Die Frucht ist ein wenig fleischig und enthält eine, manchmal auch zwei Nüsse. Wenn man Einschnitte macht in den Stamm des Kuhbaums, so gibt er eine Menge klebrige, dickliche Milch, die nicht die geringste Schärfe besitzt und einen sehr angenehmen Balsamduft verbreitet. Wir tranken abends vorm Schlafengehen und am frühen Morgen eine beträchtliche Menge davon, ohne dass wir die geringste nachteilige Wirkung verspürten. Bloß das klebrige Wesen dieser Milch macht sie etwas unangenehm. Neger und Freie, welche in den Plantagen arbeiten, genießen sie, indem sie Brot aus Mais und Maniok hineintauchen. Der Aufseher der Niederlassung versicherte uns, dass die Sklaven in der Jahreszeit, wo der Palo de Baca die meiste Milch gibt, sichtbar stark werden. Setzt man diese Flüssigkeit der Luft aus, so bilden sich auf ihrer Oberfläche, vielleicht durch Einsaugen des Sauerstoffs aus der Atmosphäre, Häute von einer sehr stark animalisierten, gelblichen, faserigen, einer käsigen Materie ähnlichen Substanz. Trennt man sie von der übrigen, mehr wässrigen Flüssigkeit, so findet man sie elastisch, fast wie Kautschuk. Aber sie sind mit der Zeit der Fäulnis unterworfen wie die Gallerte. Dieses beim Zutritt der Luft sich absondernde Gerinnsel nennt das Volk Käse. Käse aus der Milch des Kuhbaums hat in Europa keinen Markt gefunden. Anders war das mit der China-Rinde. Das darin enthaltene Chinin wurde als Medikament gegen Malaria und Fieber eingesetzt. Allerdings wurde der Wirkstoff erst 1820 isoliert. Davor scheint sich ein reger, nicht immer seriöser Handel mit der Rinde entwickelt zu haben. Der Bericht, den Humboldt 1807 im Magazin der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin veröffentlichte, liest sich fast wie ein Wirtschaftskrimi. Der Zweck dieser Abhandlung ist, den China- oder Fieberrindenbaum als einen Gegenstand der physikalischen Erdbeschreibung oder der Pflanzengeographie zu betrachten. Bei meinem 4-jährigen Aufenthalt in Südamerika habe ich Gelegenheit gehabt, lange in Ländern zu leben, in welchen die Bäume einheimisch sind. Es würde überflüssig sein, hier zu wiederholen, was man über die Geschichte der Entdeckung der heilenden Eigenschaften der Fieberrinde gefabelt hat. Bald soll ein Kranker aus einer Lache getrunken haben, in welchen China-Stämme gelegen hatten und deren Wasser dadurch einen bitteren Geschmack angenommen hatte. Bald soll ein Löwe sich das Fieber durch Kauen von China-Rinde geheilt und die Aufmerksamkeit der Indianer auf diesen Baum gezogen haben. Dass Tiere den Menschen belehrt haben, ist eine sehr gewöhnliche Form der Volksmärchen. Ein Graf Chinchon war von 1629 bis 1639 Vizekönig in Lima. Es ist sehr wahrscheinlich, dass seine Gemahlin nach ihrer Zurückkunft nach Spanien 1640 zuerst die Fieberrinde in Europa verbreitete. Aber ich glaube nicht, dass der Corregidor von Loja, der die fieberkranke Gräfin geheilt haben soll, das Mittel von den Indianern empfing. In Loja selbst herrscht nicht bloß gar keine Tradition dieser Art, sondern es ist auch nicht wahrscheinlich, dass die Erfindung der Heilkraft der Cinchona den amerikanischen Urvölkern zugehöre, wenn man bedenkt, dass diese mit unabänderlicher Beharrlichkeit an ihren Gebräuchen, Speisen und Heilmitteln hängen und dass ihnen dennoch in Loja und weit umher der Gebrauch der Fieberrinde ganz unbekannt ist. In den tiefen und heißen Gebirgstälern von Catamayo, Rio Calves und Macará sind Wechselfieber überaus üblich. Aber die dortigen Einwohner, wie die von Loja, sterben lieber, als dass sie den Entschluss fassen sollten, China-Rinde, welche sie mit den Opiaten in die Klasse branderregender Gifte setzen, einzunehmen. In Loja ist kein Dokument vorhanden, welches die Geschichte der Erfindung der Cinchona aufklären könnte. Doch geht dort die alte Sage, die Jesuiten hätten beim Holzfällen nach Landessitte durch Kauen der Rinde die verschiedenen Baumarten unterschieden und seien bei dieser Gelegenheit auf die große Bitterkeit der Cinchona aufmerksam geworden. Da unter den Missionaren stets Arzneikundige waren, hätten diese den Aufguss bei der gewöhnlichen Krankheit der Gegend, dem Tertianfieber, versucht. Diese Sage ist minder unwahrscheinlich als die Erfindung den Indianern zuzuschreiben. 100 Jahre verflossen, ehe man irgendeine botanische Beschreibung des Baumes erhielt, dessen gepulverte Rinde das Jesuitenpulver gab. Der Astronom La Condamine war der erste Gelehrte, welcher den Fieberrindenbaum untersuchte und beschrieb. Er reiste durch Loja im Jahr 1737. und seine Beschreibung der Cinchona erschien 1738. 1743 war Lacondamine zum zweiten Male in Loja. Damals wurde der erste und sonderbar genug der letzte Versuch gemacht, junge Stämme des Fieberrindenbaums lebendig nach Europa zu bringen. Nachdem der Astronom sie 8 Monate lang auf einer Schifffahrt sorgsam gepflegt hatte, verschlang sie ein hoher Wellenschlag. Lange kannten die Botaniker in ihren Systemen nur eine einzige Spezies von Cinchona. Die westindischen Inseln, die Südsee, selbst Ostindien boten nach und nach mehr Arten der Cinchona dar. Aber gerade die heilsamsten und merkwürdigsten des Kontinents von Südamerika blieben am längsten unbeachtet. Im Jahr 1772 entdeckte Don José Celestino Mutis die China-Rinde um Santa Fe. Und seit dieser Epoche erhielt Europa Fieberrinde, welche nicht das Kap Horn umschiffte und über Cartagena de Indias nach Cadiz kam. Es ist in der Geschichte der Wissenschaften sehr gewöhnlich, dass nicht der, welcher eine Entdeckung selbst macht, sondern der, welcher eine fremde Entdeckung mit einer gewissen Keckheit als die seinige verbreitet, für den ersten Entdecker gilt. Mutis, ein Mann von einem liberalen, etwas neugierigen Charakter, hatte keine Belohnung von dem Gouvernement gefordert. Er beschäftigte sich in der Stille mit botanischen Untersuchungen der neuen China-Arten, die er auffand, und mit Anwendung der Fieberrinden in ausgebreiteter medizinischer Praxis. Erst im Jahr 1783 erhielt er eine königliche Besoldung. 4 Jahre nach der Entdeckung des Dr. Mutis 1776 wusste ein verschlagener und zanksüchtiger Arzt zu Santa Fe, Don Sebastian José López Ruiz, die spanische Regierung zu überreden, dass er die ersten Fieberrindenbäume in Neugrenada entdeckt habe. Er sandte Proben der neuen China nach Madrid, sprach viel von der Wichtigkeit des neuen Handelsartikels und erhielt eine jährliche Pension von 2000 Piastern zur Belohnung. Aus Aktenstücken, welche Herr López mir im Januar 1802 zustellen ließ, habe ich ersehen, dass er erst 1774 die Cinchona um Honda erkannte und 1775 den ersten medizinischen Versuch damit machte. Herr López genoss nicht lange seines vollen Jahrgehalts. Der Vizekönig Gongora, der ohne dies Herrn Mutis sehr schätzte, und dessen erster Sekretär stellten dem Hofe vor, dass López nicht der frühere Entdecker der neugrenadischen Fieberrinde sei. Man strich sogleich die Hälfte der königlichen Pension, befahl Herrn López, nach den Darién zu reisen, wo man ebenfalls vorgab, Cinchona entdeckt zu haben. Und da er sich weigerte, die Reise in ein so verpestetes Klima zu unternehmen, so zog der Vizekönig auch die letzte Hälfte des Jahrgehalts ein. Seit dieser Epoche entstand ein heftiger Streit über die Priorität der Entdeckung. Wir haben in dieser einfachen Geschichtserzählung gezeigt, dass bis 1772 alle Fieberrinde in den Wäldern von Loja, Ayavaca und Jaén de Bracamoros gesammelt wurde, also bloß zwischen dem 3. und 5. Grade südlicher Breite. Und dass erst 1772 auf dem südamerikanischen Kontinent heilsame Cinchona-Arten in der nördlichen Halbkugel benutzt wurden. Cinchona-Arten, welche man zwischen dem 4. und 5. Grad der Breite entdeckte. Bis dahin kannte man noch keine in dem eigentlichen Peru. Erst 1776 fing der eigentliche Verkehr mit peruanischer Fieberrinde an. Europa wurde seit dem Jahr 1780 mit Fieberrinde von verschiedener Heilkraft überströmt. Diese Fieberrinde kam teils unmittelbar nach Spanien, teils durch Schmuggel nach Nordamerika und England. Hier und da wurden auch westindische Cinchona-Arten unter die des Kontinents gemengt. Man nannte Rinden, welche zwar auch überaus fieberheilend sind, aber von Bäumen herrühren, die nicht dem Genus Cinchona angehören, China. Ohne zu bedenken, dass wahre Fieberrinden zwar gleiche Heilkraft besitzen, aber doch Unterschiede in der Art ihrer Wirksamkeit äußern können, teilte man alle China in echte und unechte ein. Man forderte China wie die von Locha, ohne zu bedenken, dass schon 1738 von Locha selbst 3 bis 4 Arten Fieberrinden nach Europa kamen, welche von ganz verschiedenen Spezies von Cinchona geliefert werden. Man vergaß, dass die Güte der Rinde nicht bloß von der Pflanzenart abhänge, sondern dass ebenso sehr Standort, Alter des Baumes, schnelles und langsames Trocknen die Wirksamkeit bestimmen. Man verkannte dieselbe Spezies, wenn die Rinde statt in Canutillos, das heißt in dünnen Rollen, in dicken Rollen oder gar gepulvert war. Man mengte bald aus Versehen, bald aus Betrug andere Rinden unter die China-Rinde. Ja, man färbte diese oft mit Aufguss von Brasilienholz. Unter diesen Verhältnissen entstanden die abenteuerlichsten Vorurteile in Beurteilung der Cinchona. Die Wirkung kaufmännischer Ränke ging so weit, dass in Cadiz auf königlichen Befehl eine Menge der vortrefflichsten pomeranzenfarbenen China von Neugrenada, welche Mutis auf königliche Kosten hatte schälen lassen, als ein völlig unwirksames Heilmittel verbrannt wurde. Während man in allen spanischen Feldhospitälern an diesem köstlichen Erzeugnisse von Südamerika den größten Mangel litt. Es ist bei Humboldt interessant zu beobachten, wie differenziert er sich mit botanischen Fragen auseinandersetzte. Farbigen Erzählungen ließ er immer wieder längere theoretische Passagen folgen, in denen er seine Ideen einer Pflanzengeographie fortführte. Aber er blieb dabei nicht stehen. Für Stefan Brönnimann, der als Klimatologe an der Berner Ausgabe der sämtlichen Schriften mitarbeitete, ist es spannend nachzuverfolgen, wie sich Humboldt einer globalen Sicht näherte und dabei auch den Begriff Klima definierte, und das von 2 unterschiedlichen Positionen aus. Die eine Definition, die auch heute immer noch sehr viel zitiert wird, das stellt den Menschen ins Zentrum, sagt, Klima sind die Erscheinungen der Atmosphäre, die den Menschen, also die Organe, aber auch die Stimmungslage beeinflussen. Und dann zählt er all die verschiedenen Klimaelemente auf. Das ist eine bekannte Klimadefinition. Es gibt noch eine andere, die finde ich persönlich höchst interessant, in der er Klima beschreibt als das Ergebnis eines perpetuierlichen Zusammenwirkens der Atmosphäre mit den Meeresströmungen, mit der Landoberfläche, mit der Vegetation und so weiter. Das ist im Prinzip die Beschreibung eines Erdsystemmodells, das er damit vorwegnimmt. Und auch das ist für ihn eben Klima. Alexander von Humboldts Unbekannter Kosmos. Kapitel 7. Mit Pflanzen und Tieren die Welt verstehen. Humboldt als Botaniker und Zoologe. Feature von Hans Sarkovic. Es sprachen Birgitta Asheuer, Friederike Ott, Moritz Pliquet, Reinhard von Stolzmann und als Alexander von Humboldt Ulrich Nöten. Ton und Technik Roland Grosch, Melanie Inden, Ursula Potyra und Mike Weißzack. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019. Redaktion Dorothee Meyer-Karwick.